Abrüstungsinitiative des amerikanischen Präsidenten Bush ein, mit überwiegend positiven Kommentaren. So schreibt Theo Sommer in der Zeit: Jetzt hat der amerikanische Präsident mit seiner Initiative einen Meilenstein gesetzt, der am Anfang des Weges zu einer wirklich neuen Weltordnung stehen könnte. Eine Ordnung, die nicht länger auf der Anhäufung von immer mehr Waffen beruht, sondern das militärische Mittel wieder dem politischen Zweck unterwirft. Die neue, hehre Sicht der Dinge hat natürlich ihre Vorgeschichte. Der Leitartikler geht darauf ein, indem er Motivationsforschung betreibt. Der Moskauer Coup vom 19. August hat den Präsidenten aufgeschreckt. Um ein Haar hätten sich die Kommissköpfe an die Macht geputscht. Das Scheitern des Komplottes beflügelte ihn. Nun waren die entspannungsfeindlichen Militärs ausgebotet. So trug er Gorbatschow an, was er ihm zuvor verweigert hatte, nicht zuletzt weitere Abrüstungsverhandlungen. Nach der Unterzeichnung des Staatsvertrages im Juli hatten die Amerikaner ausgestreut, solche Verhandlungen hätten nun keinen Sinn mehr. Jetzt wollen sie eine neue Partie eröffnen, weil sie nur so feststellen können, wer eigentlich in der ehemaligen Sowjetunion das Sagen hat. Insgeheim mögen sie sogar hoffen, dass Abrüstungsgespräche der Herausbildung und Verfestigung verlässlicher künftiger Machtstrukturen dienen. Denn sie unterstreichen die Notwendigkeit, einen Rest zentraler Autorität zu erhalten oder wiederherzustellen. Gorbatschows vorsichtig positive Reaktion belegt beides, nämlich die Hoffnung, die er hegt, sowie die internen Schwierigkeiten, die er sieht. Michael Inacker analysiert noch eine andere Voraussetzung, die Bushs Vorschläge ermöglicht hat: die waffentechnische Entwicklung. Im Rheinischen Merkur schreibt er: Trotz der vorgesehenen Reduzierung um mehrere tausend Sprengköpfe behalten die USA eine äußerst moderne, effektiv auf ihre Bedürfnisse und die Gegebenheiten der Weltpolitik zugeschnittene Waffentriade, Seeboden- und luftgestützte Systeme. Der Abbau wird nicht zuletzt durch die Einführung der seegestützten Trident 2D5 Interkontinentalrakete ermöglicht. Was mit U-Boot-gestützten Raketen bisher nicht möglich war, nämlich zielgenau zu treffen, wird mit der von Satelliten nachsteuerbaren Trident 2D5 künftig möglich sein. Zugleich erhöht sich mit Verlagerung des Schwerpunktes der Triade auf dieses System die nuklearstrategische Stabilität. Denn da U-Boote nur schlecht zu treffen sind, müssen deren strategische Waffen nicht, im Gegensatz zu den fest installierten Interkontinentalraketen, abgefeuert werden, um der eigenen Vernichtung durch einen Erstschlag zu entgehen. Mehr Stabilität also durch technischen Fortschritt. Die Sicherung der Stabilität ist auch nach dem Zusammenbruch des Sowjetreiches nötig, vielleicht nötiger als zuvor. Nicht nur, weil Teile der mehr als 25.000 sowjetischen Atomwaffen in falsche Hände geraten könnten, sondern auch, weil, wie Inacker bemerkt, im Zeitalter einer immer schnelleren Weiterverbreitung von Raketen- und Atomwaffentechnologie die Bedrohung aus ganz anderen Weltgegenden wächst, zum Beispiel aus der Dritten Welt. Siehe das Atomwaffenprogramm des Despoten in Bagdad. Deshalb hält Bush auch am SDI-System fest, als Schutzschild gegen begrenzte und überraschende Angriffe. Aber das Konzept einer Umstrukturierung durch Abrüstung betrifft auch die Europäer, nicht zuletzt die Deutschen. Der Rheinische Merkur meint dazu: Jetzt sind die Europäer am Zug. Insbesondere der Nicht-Nuklearwaffenstaat Deutschland muss sich entscheiden, ob das Bündnis der NATO weiterhin an einer nuklearen Restpräsenz der USA auf dem Kontinent festhält. Es geht dabei auch um die Frage, ob wir deutsche Mitsprache bei der NATO-Nuklearplanung weiterhin sichern und damit verhindern wollen, zu einem zweitrangigen Bündnismitglied abzusinken. Es geht also letztlich um die Frage des deutschen Gewichts in der internationalen Politik. Zum Jahrestag der Einheit, und sie droht auch, die Kommunalwahlen am morgigen Sonntag in Niedersachsen stark zu beeinflussen. Ähnlich wie das schon in Bremen der Fall war. Walter Bajor fragt, ebenfalls im in Bonn erscheinenden Rheinischen Merkur: Steht, was in der Kommunalwahl Bremen erfolgte, am Wochenende bei den Kommunalwahlen in Niedersachsen an? Dort drücken in den Städten und Gemeinden die steigenden Ausländerzahlen nicht minder auf die Stimmung der Wähler. Bei einer Kommunalwahl, und das war Bremen, reagieren die Wähler auf Defizite noch viel unmittelbarer und sprunghafter, als sie das bei Landtagswahlen in Flächenstaaten schon tun. Für die Probleme vor der Haustür, seien es nun Verkehrsberuhigungsmaßnahmen oder die gemütererregende Wohnheime für Asylbewerber, werden diejenigen direkt verantwortlich gemacht, die in der Kommune das Sagen haben. Das wird an diesem Sonntag bei den Kommunalwahlen in Niedersachsen an einer Vielzahl von Fällen zu studieren sein. Über das weitere Prozedere in der Ausländerproblematik sind sich die Kommentatoren jedoch nicht einig. Da werden den Parteipolitikern Vorhaltungen gemacht, weil sie außer salbungsvollen Erklärungen über das Recht auf Asyl, das kein Mensch abschaffen will, nur wenig Konstruktives zur Lösung der Frage beitrügen. Schluss mit den starken Sprüchen fordert deshalb das Deutsche Allgemeine Sonntagsblatt und nimmt sich das andere Extrem, die linke Anarchoszene, vor. Tim Schleider schreibt: Was ist zu tun, da viele Ausländer bei uns nachts nicht mehr ruhig schlafen können und Rechtsradikale zukünftig in einem deutschen Länderparlament Bremen in Fraktionsstärke auftreten können? Viele Linke dieses Landes gefallen sich angesichts der Lage immer noch mit starken Sprüchen. Sie beschwören die multikulturelle Gesellschaft, bekennen ihre intimen Kenntnisse der deutschen Vergangenheit, predigen den Antifaschismus und rufen Nazis raus. Das mag subjektiv alles sehr aufrichtig sein, kostet aber im Allgemeinen herzlich wenig. Die autonome Szene krönt das Ganze dann noch mit Molotow-Cocktails und Pflastersteinen. Wem sie damit, außer den Neonazis, selbst nützen will, das bleibt wohl auf ewig ihr Geheimnis. Aber auch die Ultrarechten einfach nur zu ignorieren nütze nicht, so wenig wie gegen Wahlergebnisse zu protestieren. Hinter den 7% von Bremen stecken, so das Blatt, nicht 7% Neonazis, sondern viele Protestwähler, die Alltagsängste haben. Dagegen helfen nur Argumente, meint der Kommentator und fährt leicht echauffiert fort. Die Zeit bloßer Bekenntnisse muss zu Ende sein. Montan. Ungeachtet der gestern in Den Haag vereinbarten Feuerpause wird in Kroatien weiter gekämpft. Wieder einmal hatten die für den blutigen Krieg Verantwortlichen ihre Friedensbereitschaft bekundet und wieder ist alles so, wie es war. In Jugoslawien gibt es kein Anzeichen für ein Ende des serbischen Eroberungskriegs, allerdings wird die Lage der Kroaten immer kritischer. Nach der vor 4 Tagen eröffneten Großoffensive der Bundesarmee und nach der Machtübernahme der Serben im jugoslawischen Staatspräsidium und jetzt nach Den Haag, 5. Runde, ist die Diagnose wohl klar. Die Bundesarmee führt eine Entscheidungsschlacht gegen die nach Unabhängigkeit strebende Republik Kroatien. Mit der politischen Machtübernahme im jugoslawischen Vielvölkerstaat und der sich abzeichnenden Niederlage der Kroaten sieht sich Serbien jedenfalls vor seinem Ziel und das heißt offenbar Großserbien. Die 4 nicht-serbischen Republiken haben den Putsch der Serben zwar als illegal bezeichnet, doch im Schulterschluss mit der Armee kann Serbien nun politisch und militärisch nach Belieben schalten und weichen. Die Frage ist, ob die internationale Gemeinschaft die sich abzeichnenden Ergebnisse reiner Machtpolitik so akzeptieren kann und wird. Sie kann und sie wird nicht, gleichwohl ist sie offenbar hilflos. Als verantwortlich für die desolate Lage, für die ständigen und erneuten Verstöße gegen den vereinbarten Waffenstillstand, die sich nun fortsetzen, haben die Experten in Den Haag gestern die ungeklärte Lage der serbischen Minderheiten in Kroatien und in anderen Republiken ausgemacht. Deshalb sollen nun auch Vertreter dieser Gruppen nach Den Haag an den Verhandlungstisch gerufen werden, und zwar nächste Woche. Doch wer glaubt schon daran, dass eine 6. Verhandlungsrunde mehr bringen kann als die vorangegangenen. Fest steht, vor Ort wird die Übermacht der Serben immer klarer und am internationalen Verhandlungstisch präsentieren sich ihre Vertreter geschmeidig und sie spielen auf Zeit. Zeit, die sie zu Hause bisher jedenfalls genutzt haben, unumstößliche Pakten zu schaffen, militärische und politische, zu ihren Gunsten natürlich. Wer sind diese Serben? Wie sieht ihr Alltag aus? Was bestimmt ihr Weltbild und damit ihr Handeln? Ein Beitrag von Georg von Hübenet. Der von Belgrad beherrschte Abstimmungsblock des 8-köpfigen Staatspräsidiums, dem Serbien mit seinen 2 Provinzen Vojvodina und Kosovo sowie Montenegro angehören, hat am Donnerstag den Kriegszustand in Jugoslawien ausgerufen. Dieses Reststaatspräsidium ist mit diesem Schritt in die Lage versetzt worden, sich auf eine bereits vor 10 Jahren beschlossene und im Panzerschrank als höchste Staatsgeheimsache aufbewahrte Verfügung zu stützen, die einem sonst beschlussunfähigen Staatspräsidium auch mit einer einfachen Mehrheit zumindest 2 Funktionen gestattet. Erstens, den Oberbefehl über die Armee direkt zu übernehmen, zweitens, die Funktion des Parlaments außer Kraft zu setzen. Vorerst sollen nur zwei Ziele anvisiert werden. Die Sicherung des Waffenstillstandsabkommens im Krieg zwischen Kroatien und Serbien und zweitens die Fortführung der Verhandlungen im Rahmen der Konferenz über Jugoslawien in Den Haag. Die europäischen Medien präsentieren die Kämpfe in Kroatien als einen Bürgerkrieg zwischen Kroaten und Serben, als einen mit unvorstellbarem Hass erfüllten Kampf der siamesischen Zwillinge, als einen Versuch der Kroaten, ihren nun seit 1000 Jahren bestehenden Traum, mit Waffengewalt die Gründung eines unabhängigen und souveränen Staates zu vollziehen, und sie präsentieren den Kampf als einen Abwehrkampf der Serben vor einer Wiederholung des Genozids am serbischen Volk von 1941. Aber treffen diese Charakteristiken noch zu, wenn man in serbischen und kroatischen Medien Behauptungen und somit auch Wertungen liest oder hört wie diese? Die Söldner der Schwarzen Legion sind stolz darauf, dass sie ihre Gurte jeden Tag mit weiteren abgehackten Fingern der getöteten Kinder wie mit Jagdtrophäen schmücken, schrieb in diesen Tagen die Belgrader Politiker in einem Frontbericht über eine auch aus Ausländern zusammengesetzte Sondereinheit der Kroaten, die besonders grausam kämpft. Oder, so teilte die Zagreber Zeitung, Vjesnik ihren Lesern über die Gräueltaten der Serben an der Front mit. Die Chetniks und die serbischen Banditen stachen unseren Gardisten die Augen aus, schlitzten ihre Bäuche auf und verstümmelten ihre Körper bis zur Unkenntlichkeit. Vojislav Šešelj, selbsternannter Heerführer der Chetniks, der Führer der radikalen Partei Serbiens, der sich Vojvoda Šešelj nennt, antwortete darauf vor der Öffentlichkeit: Dies ist eine infame Unterstellung. Die Chetniks haben keine Tradition, dem Feind die Augen auszustechen. Es kann aber durchaus möglich sein, dass ein im Nahkampf aus unmittelbarer Nähe in den Körper abgegebener Schuss die gleiche Wirkung erzielen könnte. Der Chetnik-Führer Šešelj steht an der Spitze einer kleinen radikalen Partei, die in jenen Niederungen des dunklen und unberechenbaren serbischen Nationalismus operiert, in die nicht einmal der Populist Slobodan Milosevic, der serbische Präsident, abzusteigen wagt. Aber die politische Zusammenarbeit der beiden Politiker, auch wenn sie sich auf Umwegen über Dritte vollzieht, ist der Öffentlichkeit nicht unbekannt. Šešelj fiel offensichtlich die Aufgabe zu, jene nationalradikalen Kräfte der Serben zu bündeln und zu kanalisieren, die antikommunistisch sind und die den serbischen Nationalkommunisten, die sich seit einiger Zeit Sozialisten nennen, zu gefährlich werden könnten. Weil der Name Chetnik in Serbiens Geschichte, die von zahlreichen Befreiungskriegen geprägt ist, bis auf die Kriegsführung in der letzten Phase des Zweiten Weltkrieges, stets ein Synonym für Patriotismus, Befreiung und Aufopferung gegenüber dem serbischen Volk war, liegt es nahe, dass Šešelj gegenüber Milosevic eine ähnliche Rolle spielt, wie seinerzeit Adolf Hitler vor seiner Machtübernahme gegenüber Reichspräsident Hindenburg. In Serbien mehren sich bereits Stimmen, die prophezeien, Šešelj werde sich eines Tages, ähnlich wie dies Hitler mit Hindenburg getan hatte, mit dieser beschränkten Rolle eines politischen Blitzableiters und Katalysators nicht mehr begnügen und in einer bestimmten innenpolitisch kritischen Phase bei Milosevic offen seinen Anteil an der Macht verlangen. Zurzeit ist der selbsternannte Šešelj immer noch nur eine politische Randfigur in Serbien. Aber auch der kroatische Präsident Franjo Tudjman hat seinen Šešelj. Es ist der Vizeparlamentspräsident Vladimir Šeks. Unlängst sagte er, jede Vorstellung über die Möglichkeit eines Zusammenlebens der Kroaten und Serben ist eine Illusion. An die Adresse der jugoslawischen Armee richtete Šeks die Warnung, ihre Kriegsverbrechen gegenüber der kroatischen Bevölkerung einzustellen, wollten sie sonst unausweichlichen Kriegsverbrecherprozessen aus dem Wege gehen. Wörtlich fügte Šeks hinzu, wir versorgen ihre Kasernen immer noch mit Wasser und elektrischem Strom, obwohl ich ihnen stattdessen gerne Gas geliefert hätte. Unter diesen Umständen spielt es langsam keine Rolle mehr, wer heute die Schuld daran hat, dass der bewaffnete Nationalitätenkonflikt zwischen Kroaten und Serben den Rahmen einer üblichen Kriegsführung bereits gesprengt und in die Niederungen einer von hemmungslosen Instinkten und vom gegenseitigen Hass erfüllten Abrechnung entglitten ist. Vor diesem Hintergrund erscheinen die historisch begründeten Ängste der Serben, die fast 3 Jahrhunderte in den heute schwer umkämpften Gebieten in Kroatien siedeln, vor der Wiederholung des Massakers an Serben, Juden und Roma während des aus Hitlers und Mussolinis Gnade entstandenen Staates der Ustascha, der aus rassischen und religiösen Gründen den Tod von 700.000 forderte, genauso berechtigt ist, wie die Wünsche der Kroaten, in ihren eigenen 4 Wänden zu leben und einen Staat nach eigenen Vorstellungen frei zu gestalten. Nicht nur Ausländer, sondern auch Völker, die zusammen mit Kroaten und Slowenen in einem seit 1918 gegründeten Jugoslawien leben, können dieses Verhalten der Kroaten und Serben nicht mehr verstehen und rational erklären. Sicher nicht ohne Grund stellte in diesen Tagen die einflussreiche Zeitung der Republik Bosnien-Herzegowina, Oslobodjenje, sozusagen aus einer neutralen Ecke Jugoslawiens in Sarajevo, in einem Leitartikel unter anderem fassungslos und mit Bedauern fest: Nur hier wird geglaubt, dass die freiwillige Bereitschaft, sich einer Gehirnwäsche zu unterziehen, eine patriotische Pflicht eines jeden wahren Angehörigen seines Volksstammes darstellt. Oslobodjenje hebt dann hervor: Nur hier gilt als unumstößliche Tatsache, dass wir uns nach einem minimalen Widerstand daran gewöhnen, Brutalität, Tod, Bestialität und Verwesung als Basis unseres alltäglichen Lebens zu akzeptieren. Schließlich bemerkt Oslobodjenje an die Adresse des serbischen Präsidenten Slobodan Milosevic: Nur in dieser Zeit ist es möglich, dass mancher Serbe denkt, er könne die ganze Welt besiegen. Oslobodjenje, diese Zeitung aus Sarajevo, ist zwar im Recht, denn die Serben kämpfen überall dort, wo sie Waffen riechen. Doch auch in Serbien beginnt sich ein Prozess abzuzeichnen, der manches Urteil in Frage zu stellen beginnt, obwohl die aus der Geschichte herübergerettete historische Fassade, die den Serben als einen unerschrockenen Kämpfer für Freiheit präsentiert, ganz bewusst noch im alten Glanz konserviert wird. Anfang Oktober präsentiert sich die Natur in Serbien meist von ihrer besten Seite, in diesem Jahr besonders. Der warme Sommer und der immer noch von der Sonne überflutete Herbstbeginn haben das Land, im Gegensatz zur inneren Verfassung seiner Bewohner, in eine wohltuende Oase des für jeden Serben erschwinglichen Überflusses verwandelt, soweit er sich auf die Produkte der Natur beschränkt. Den hochexplosiven nationalen Gefühlen und begründeten Ängsten um das Leben der von der Armee eingezogenen Reservisten, die eine der vielen Folgen des Krieges sind, obwohl nach offizieller Lesart nur die in Kroatien lebenden Serben sich im Bruderkampf mit den Kroaten befinden, steht das überquellende Angebot von bestem Gemüse, Obst und Fleisch auf den malerischen Märkten gegenüber. Ein Angebot, das nicht nur den Blick der Betrachter anzieht, sondern auch die materielle Existenz der ärmeren Bevölkerungsschichten wie der Rentner scheinbar mit zuversichtlichen Erwartungen erfüllt. Dieser Zustand des vorübergehenden Wohlstandes ist wahrscheinlich die einzige positive Seite während des Krieges in Kroatien und der voranschreitenden politischen wie ökonomischen Abspaltung der Republiken Slowenien und Kroatien vom Rest Jugoslawiens, insbesondere von Serbien. Der gesamtjugoslawische Markt ist bereits zusammengebrochen. Den serbischen Bauern bleibt nichts anderes übrig, als seine reichliche Agrarproduktion vorwiegend auf serbischen Märkten zu verkaufen. Die so vom Krieg erzwungene Umstellung drückt allerdings auch die Preise. Ein Kilo herrlicher Tomaten kostet umgerechnet zwischen 60 und 80 Pfennige. Ein Kilo Weintrauben bester Qualität etwa 1,20 Mark. Dennoch, das Ende dieses Überflusses kündigt sich bereits an. Die Zeichen, die eine unheilvolle Entwicklung signalisieren, sind nicht mehr zu übersehen. Und man braucht nicht allzu viel Fantasie, um sie zu interpretieren. Wer Kraftstoff für seinen Wagen erstehen möchte, muss zwischen 4 und 8 Stunden Wartezeit vor einer Benzinpumpe einkalkulieren, um nur 5 Liter Benzin oder Diesel zu bekommen. Wer sich stattdessen ohne Zeitverlust 1 Liter Kraftstoff auf den sogenannten privaten Märkten besorgen möchte, muss den 3- bis 4-fachen Preis bezahlen. Sollte die Armee nicht bald in die Kasernen zurückkehren, woran realistisch überhaupt nicht zu denken ist, dann dürften auch andere Energieträger knapp werden. Serbien ist nämlich durch den Krieg bis auf die Stromversorgung von Transportwegen weitgehend abgeschnitten. Jeden Tag werden neue Reservistenjahrgänge eingezogen. Die ohnehin von Kommunisten zuvor in den Grund gewirtschaftete Volkswirtschaft beginnt zu veröden. Der Kleinhandel vorerst ausgeschlossen. Der eigentliche Krieg steht möglicherweise erst vor der Tür, aber wahrscheinlich auch das Elend. Es ist nicht mehr ausgeschlossen, dass dieser Zustand nach dem 14. Oktober sehr bald Realität sein wird. An diesem Tag läuft nämlich das mit der Europäischen Gemeinschaft abgeschlossene Moratorium endgültig ab, das die Republiken Slowenien und Kroatien bisher verpflichtete, die am 25. Juni von Ljubljana und Zagreb ausgerufene Unabhängigkeit und Souveränität ursprünglich nur bis zum 7. Oktober auszusetzen. Auf dem Land und in jenen Städten, die Wert darauf legen, die nationalen Traditionen zu pflegen, lässt der Herbstanfang serbische Bräuche aufleben, die manchen wichtigen Rückschluss auf den Alltag, auf das Tun und Lassen der Serben gestatten, insbesondere auf ihre Einstellung zum Krieg. Im Herbst, sobald der Bauer seine Ernte eingebracht hat, werden nicht nur die meisten Hochzeiten nach der Devise gefeiert, wer die größte Zahl der Gäste um sich versammelt und wer dabei das meiste und das Beste auf den Tisch stellt, dem ist in diesem Umfang auch das Ansehen in der Gesellschaft gewiss. Mit der gleichen Zeremonie werden auch jenen Männern die Siegerkränze schon im Voraus umgehängt, die in die Armee eingezogen werden. Da die Serben ein altes Kriegsvolk sind, ist es für alle eine Ehre, einen Soldaten in der Familie zu haben. Blut ist kein Wasser, besagt ein altes serbisches Sprichwort. Und welcher Serbe würde sich heute angesichts der Tradition drücken, zu einem Zeitpunkt Soldat zu werden, an dem andere Serben kämpfen oder auch sterben? Jene nämlich, die von der Armee bereits zu den Fahnen gerufen wurden. Die Mobilmachung der Reserve.